Geil! Oh mein Gott, ich glaube es kaum. Ich stehe voll auf ältere Frauen. Sehe ich ihre Werbung, sitze ich mit dem Ständer vom TV. Wer hat den denn da hingestellt? Oh, scheiß Ständer hier. Fech damit. Nochmal von vorne. Oh mein Gott, ich glaube es kaum. Ich stehe voll auf ältere Frauen. Ich will nur die reifesten Frauen vom Baum. Wie viele Wack-Noobs können das Zeug nicht verdauen? Doch eine richtig reife Lady ist mein feuchter Traum. Baby Bitches rocken mit ihrem Knackarsch zu Dubstep und wundern sich, warum ich lieber Schrumpel-Omas abschlepp. Doch die reifeste Frucht hat den süßesten Geschmack in sich drin, die ich vernasch, weil ich nicht nur Motherfucker bin. Ich mag saftige Pflaumen voller Aroma. Ich ficke jede Oma ins Koma. Ich bin Großmutterficker, Großmutterficker. Ich bin Großmutterficker, ich bin Großmutterficker. Saftige Pflaumen voller Aroma. Ich ficke jede Oma ins Koma. Ich bin Großmutterficker, Großmutterficker. Ich bin Großmutterficker und wacht dir aus dem Koma auf, kriegt sie von mir einen Sticker. Ohne Scheiß, deine Oma hat ein schickes Sticker-Album. Jedes Mal, wenn ich sie fick, kann sie einen neuen Sticker reintun. Einen mit Glitzer oder 3D-Effekt. Je nachdem, in welchem Schlitz von ihr mein D steckt. So ein behindertes Harry Potter-Sticker-Album. Yeah, cool. Mit Werbung für ein Inder-Kostüm oder Inder-Drehstuhl. Doch zurück zum Thema. Yo, wo war ich grad? Hab ich schon erzählt, wie ich das Trockenobst erfunden hab? Ich mag saftige Pflaumen voller Aroma. Ich ficke jede Oma ins Koma. Ich bin Großmutterficker, Großmutterficker. Ich bin Großmutterficker, ich bin Großmutterficker. Duftige Pflaumen voller Aroma. Ich ficke jede Oma ins Koma. Ich bin Großmutterficker, Großmutterficker. Ich bin Großmutterficker und wacht dir aus dem Koma auf, kriegt sie von mir einen Sticker.